live zwischen der Columbia-Halle und dem Columbia-Theater. Denn im Columbia-Theater gibt es die große Backstage-Party nach der Columbia-Halle. Dort heute fast 6 Stunden Live-Musik. Ab 18:30 geht's los. Übertragen wir euch live. Und es ist so toll, euch auch endlich mal dann jetzt zu sehen. Radio ist ja doch immer so ein bisschen so für uns, so sitzen wir auf dem Kabuff, kann man nicht anders sagen. Auch jetzt gerade, aber ich war gerade vorne am Eingang, wo die Türen aufgegangen sind. Und dass ihr dann auch alle jetzt kommt und dass wir alle da zusammen feiern, das ist großartig. Herzlich willkommen nochmal alle, die jetzt auch gerade im Auto sitzen, auf dem Weg zur Columbia-Halle. Wir freuen uns sehr, dass es hier heute Abend diese Riesenfeier geben wird. Jetzt erstmal einen Song, den widmen wir aber dem Busfahrer, der es geschafft hat, den Hubschrauber zu rammen. Ich glaube, die Chancen mit dem BVG-Bus einen Hubschrauber umzufahren, die ist geringer als Jay-Z am Späti zu treffen. Insofern alle Achtung, der Song ist für den Busfahrer. Keep it mellow.